Gedanke. Das Schlachtfeld. Ein Land in der Mitte von anderen Ländern und Einflussbereichen hat gar keine andere Wahl, als die innere Ordnung hochzuhalten. Wer seine Gegner ausgemacht hat, der muss auch deren Opponenten anerkennen, damit er nicht alleine dastehen würde. Das hat schon manchen faulen Kompromiss hervorgerufen. Man stimmt sich auf Dinge ein, die man weder braucht noch möchte, nur um sich auf etwas stützen zu können, worüber man keine Kontrolle hat. Zwischen die Räder sollte nichts kommen. Was für dieses Land von Bedeutung ist, soll auch von diesem Land erhalten werden. Mitunter zündeln die Herrschaften gerne auf fremden Gebieten. Sie bringen Not und Zerstörung in die Welt. Darum wehrt man den Krieg besser ab. Man verteidigt seinen Besitz und sein Leben vollkommen zurecht. Herrscht erst einmal dauerhafter Frieden vor, können sich die Menschen erholen. Die Tüchtigkeit der Menschen verschafft dem Frieden seinen Vorschub, weil er Werte schafft. Im Krieg jedoch geht alles verloren. Nichts bleibt Gestalt.